Mein Name ist Doğan. Ich bin heute der diensthabende Arzt und würde jetzt gerne das Aufnahmegespräch mit Ihnen führen. Sind Sie damit einverstanden? Herr Doktor, ich bin hier seit 2 Stunden und ich habe zeitlang gewartet. Warum? Ja, es tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten, aber wir sind im Krankenhaus. Es gibt viele Patientinnen und es gibt viel los. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Jetzt bin ich für Sie da und kümmere mich um Ihre Sorge, Ihre Beschwerde. Okay? Ja, könnten Sie bitte schnell erledigen, okay? Ich versuche das so schnell wie möglich zu erledigen. Ja, wie heißen Sie denn? Mein Name ist Maya Wurtwald. Maya Würtwald. Könnten Sie das langsam und deutlich buchstabieren? Majawürtert. Wilhelm, wie wie Wilhelm, oder? Ja, stimmt, ja. Ja, okay. Frau Würtwald, wie alt sind Sie? Ich bin 46 Jahre alt. 46 Jahre alt. Und wann genau sind Sie geboren? Ich bin am 1.1.1980. 80? Oder könnten Sie Ja. das wiederholen? Ja, okay. Ja. Ach. Wie groß sind Sie, Frau Würtwald? 1,67 Meter. 67 groß. Okay. Wissen Sie, wie viel Sie wiegen? Ungefähr 78 Kilo, Herr Doktor. 78 Kilo. Okay. Ja, Frau Würtwald, was führt Sie denn heute zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Herr Doktor, ich bin sehr nervös und seit langer Zeit habe ich Herzrasen. Sie fühlen sich nervös und Sie haben Herzrasen. Habe ich Ja. richtig verstanden? Seit Ja. wann haben Sie diese Beschwerden? Ungefähr 4 Wochen 4 Wochen. und manchmal geht und kommt, nicht immer. Wenn ich fühle mich sehr nervös und ich habe sehr starke Herzklopfen. Herzklopfen. Okay. Gibt es einen Auslöser für diese Schmerzen, für Herzrasen und Nervosität? Haben Sie Also, das bemerkt? Vielleicht haben Sie sich verletzt oder eine Schlafstörung oder ein Trauma? ich weiß nicht, ich habe keine Auslöser. Okay. Ja, haben Sie neben dem Herzrasen und Nervosität andere Beschwerden, zum Beispiel Schwindel oder? Ich habe seit 2 Wochen mir ist Schwindel und ich glaube, dass Seit 2 gleichzeitig, Wochen aber oder vor 2 Wochen? Habe ich nicht gut verstehen. mein Herzrasen vor 4 Wochen, aber Ja. Schwindel seit 2 Wochen. Immer, Und ich Sie, viel. Ihnen ist immer Schwindel oder wie attackartig? Attackartig Schwindel. Attackenartig. Ich Okay. habe Schwindelattacken seit 2 Wochen und ich habe zusätzlich das Gewusstsein verloren und ich konnte Bewusstsein nicht, verloren. ja, Okay. Bewusstsein verloren und ich habe zweimal Attacken und dann, ich konnte nicht daran erinnern, ich konnte nicht mich daran erinnern. Und wenn ich aufwache, habe ich einige ein Genesen bemerkt. Okay. Wie oft hatten Sie diese Attacken und wie lange haben diese Attacken gedauert? Könnten Sie mir erzählen? Herzrasenattacken dauert ungefähr 5 oder 15 Minuten. Aber ich weiß genau nichts, aber sein verloren ungefähr 1 bis 2 Minuten dauert. Ja, das habe ich verstanden. Und sie war eingenässt, wenn sie aufgewacht haben. Okay, als sie aufgewacht haben. Okay, Bewusstsein verloren. Haben Sie, ist Ihnen aufgefallen, dass Sie sehr oder Herzstörungen haben? Nee, ich habe keine Probleme her oder sehr schon. Okay. Alles in Ordnung. Als Sie aufgewacht haben, waren Sie Ihnen aufgefallen, dass Sie dabei auf die Zunge gebissen haben oder Ich habe keine wie Zunge bitte? gibt. Keine. Okay. Kein. Okay. Und ja. Und Sie haben auch Schwindel. Könnten Sie der Schwindel genau beschreiben? Wie ein Karussell oder wie auf dem Boot? Ich habe zwei Bewusstsein verloren und erst einmal vor 2 Wochen war und zweite Mal vor 10 Tagen war. Aber ich weiß nicht, was meinen Sie, Schwindel vor. Was ist, können Sie bitte erklären? Ja, das ist einfach. Ich kann auch wieder formulieren. Fühlen Sie sich währenddessen wie in Karussell oder auf dem Boot? Auf dem Boot. Ich Oder weiß nicht, Schwanzschwendel. aber zuerst hatte ich ein Herzrasen, dann komm ich wieder weg. Ich konnte nicht mich erinnern. Okay. Okay. Frau Wurtwald, haben Sie Kloßgefühl im Hals bemerkt? Ja, stimmt. Okay. Seit wann haben Sie diese Beschwerden? Ungefähr 4 Wochen. Auch 4 Wochen. Und haben Sie Heiserkeit oder Schluckstörungen? Eiserkatsch? Nee, ich hab keine Probleme. Okay. Eiserkatsch. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie eine Vergrößerung am Hals bemerkt haben? Herr Doktor, Sie können das überprüfen. Ja, Ich bin natürlich. nicht Aber ja, ich werde Sie ausführlich körperlich untersuchen. Aber diese Frage und diese Antworten, die Sie mir geben, sind sehr wichtig. Deswegen frage ich danach. Könnten Sie mich prüfen? Ich bin kein Arzt. Ja, Herr Doktor, Arzt. ja, ja, Frau Würthwald, okay, wir können verpassen diese Frage. Sind Sie überempfindlich gegenüber Wärme? Sie wissen das. Heute ist sehr kalt, aber ich wünsche, das Fenster zu öffnen. Und ja, ich habe eine Wärmetoleranz. Ich bin Okay. und ich bin schwitzlig und ich schwitze immer als sonst. Und Okay. manchmal, ich muss mein Kleid und Hose wechselnd. Und Okay, ja, das habe ich auch. 4 Wochen. Okay, das habe ich auch alle Informationen notiert. Manchmal Haben Sie? meine Hände zittern. Und wenn ich nervös bin, beide Hände zittern selbstlich. Ja. Ja, okay. Haben Sie auch Taubheitsgefühl oder Kribbeln irgendwo an Ihrem Körper? Nee. Okay, nur Zittern. Okay. Leiden Sie unter Konzentrationsstörungen, Frau Wittwald? Früher, alles war in Ordnung, aber seit 4 Wochen, ich konnte nicht fixieren und konzentrieren. Okay. Ich möchte nicht arbeiten Ja. und Ich bin sehr stark nervös. Ja, das stimmt. Alle, ja, wichtig zu wissen, alle Informationen, um eine richtige Diagnose zu stellen. Danke für alle Informationen und alle Erklärungen. Und Herr, ich habe sehr Angst von Umkippen. Und was machen Sie für mich? Ich sehr Angst. Ich habe sehr Angst. Ich habe schon gesagt, dass ich zweimal umgekippt ja. Ja, habe. Ihre Angst kann ich gut nachvollziehen, Frau Würthwald. Aber wir sind im Krankenhaus und wir werden alle notwendigen Untersuchungen, um das abzuklären und bestmögliche Versorgung zu bieten. Okay, bitte machen Sie sich keine Sorge. Sie sind in guten Händen. Frau Würthwald, schwitzen Sie mehr als sonst? Ja, ich habe schon gesagt. Okay, und haben Sie Fieber, Stellfrost, Nachtschweiß auch oder eine solche? Ich habe keine Fieber und Stellfrost nie Okay. und Kaltschweiß nie. Ja, Sie Unauffällig. haben, ja, Sie leiden unter Herzrasen, deswegen ist es sehr wichtig für mich zu wissen, ob Sie auch Brustschmerzen, enge Gefühl haben oder Atemnot. Nee, ich habe keine Brustschmerzen. Okay, gut. Und auch Atemnot? Leiden Sie darunter oder? Atemnot nie. Nochmal, Okay, was nochmal? gut zu wissen. Das habe ich auch notiert. Und ich Aber würde gerne wissen, ob Sie. manchmal habe ich ein komisches Geräusch im Ohr, Oh. wenn ich eine Herzrasen habe. Ja, das Warum? kann sein. Diese Herzrasen, es kann einen Zusammenhang zwischen Ihren Herzrasen und diese komischen Geräusche geben. Aber wie gesagt, werden wir das auch untersuchen. Okay. Und seit Ja. wann haben Sie diese Beschwerde? Ich meine, die komischen Geräusche. Gleichzeitig ungefähr Gleich. 6 Minuten, ja. Ungefähr 4 Wochen. Okay. Ich würde gerne wissen, ob Sie auch Übelkeit oder Erbrechen haben. Überkreuzerwerfen habe ich nicht. Gut zu wissen. Haben Sie Probleme mit der Stuhlgang? Mein Stuhl ist ein bisschen wässrig, aber ich muss zweimal täglich zur Toilette gehen. Ja. Aber es sah ganz normal aus. Normal aus. Okay. Ich habe Wie? keine bemerkt Okay. und so weiter. Okay. Ich danke, ja, danke für die Information. Wie sieht es mit dem Wasserlassen aus, Frau Wittwald? Wasserlassen ist ganz normal. Ich habe keine Ganz Probleme. normal. Okay. Wie ist Ihr Appetit? Herr Doktor, ja, ach so, und ich muss alles essen. Ich habe keine Probleme. Trotzdem habe ich seit ungefähr seit 4 Wochen habe ich 4 Kilo abgenommen. In 4 Wochen. Ja. Okay, wichtig zu wissen auch. Okay, Frau Würthwald. Frau Würthwald, können Sie gut schlafen oder haben Sie Probleme, Schwierigkeiten mit Schlafen oder einzuschlafen, durchzuschlafen? Manchmal habe ich ein Herzrasen und ich konnte nichts gut schlafen. Und wie gesagt, seit 4 Wochen. Und mein Schlaf ist nicht so gut, aber nicht so schlimm. Okay. Aber kann man sagen, ja, ich konnte nicht schlafen seit 4 Wochen, ja. Wie gesagt, machen Sie sich keine Sorge. Wir werden versuchen oder wir versuchen, alle Beschwerden zu lösen oder eine Lösung zu finden. Okay. Frau Würthwald, Sie sind 46 Jahre alt. Bekommen Sie Ihre Periode noch? Und Ich habe regelmäßig Monatsblutung. wann war der Meine letzte Monatsblutung? letzte Menstruation war vor 2 Wochen, aber ich nehme eine Tablette Minulet. Minulets einmal morgen, eine Tablette morgens regelmäßig. Aber Herr Doktor, ich habe mit meinen 19. Jahren wurde bei mir eine fälschlicherweise eine Blinddarmentzündung diagnostiziert und man hat mir sogar den Blinddarm entfernt. Nach der Oh. Operation haben sie mir dann gesagt, dass er Endometriose war. Aber was ist Endometriose? Und seitdem vertraue ich Ärzte nicht mehr. Ja, Frau Würtwald, ich verstehe Ihre Enttäuschung, aber es ist schwierig, die Endometriose-Diagnose zu stellen. Endometriose und Blinddarmentzündung haben sehr ähnliche Symptome. Okay? Aus dieser Perspektive erscheint die Operation sinnvoll. Und wissen, ja, Endometriose ist eine Gebärmutterschleimhautkrankheit, versprengte Gebärmutterschleimhaut. War das Ja, vielleicht gefährlich? außer Gebärmutter können die Gebärmutterschleimhaut lokalisieren und wir nennen das Endometriose. Und wie gesagt, das kann sein. Leider, das kann sein. So, danke schön, Herr Doktor. Okay. Außer Endometriose gibt es in Ihrer Vorgeschichte Krankheiten, von denen ich wissen sollte? Zum Beispiel chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck, Ich habe Zuckerkrankheit oder ja. nicht. Okay. Außer dieser Appendektomie, wurden Sie schon mal operiert? Wurden Sie operiert? Ja, im Alter von 25 Jahren, ich habe eine Eierleiter Operation. Wegen des Kies oder wegen Endometriose? Ich weiß nicht, aber operativ behandelt. Und mein Frauendoktor hat gesagt, dass ich eine Tubalgravidität Ja. hatte. Ja. Wann, Entschuldigung, ich habe verpasst. Wann war diese Operation? Mit meinem 25. Jahr. Okay, das habe ich auch notiert. Danke für auch diese Informationen. Sie haben eben schon gesagt, dass Sie gegen Endometriose Minolet einnehmen. Ja. Außer Minolet, nehmen Sie regelmäßig oder bei Bedarf Medikamente ein? Wenn ich eine Schlafstörung habe, Ja. nehme ich manchmal Baldrian Draghi ein, ja. Aber Baldrian. manchmal nicht Okay, bei immer. Bedarf können wir auch sagen. Okay. Ja, Frau Würtwald, sind Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Was Unterschied zwischen Allergie und Unverträglichkeiten? Ich weiß nicht. Ja, Frau Würtwald, Allergie ist eine Reaktion gegen oder eine überempfindliche Reaktion gegen harmlose Stoffe. Ha. Vielleicht Haut, ja, Tierhaare, Pollene oder, aber Unverträglichkeit ist anders. Vielleicht, wenn man nicht gut ertragen, vielleicht ein Lebensmittel oder etwas, nennen wir das Unverträglichkeiten. Beispielsweise Laktoseintoleranz oder Glutenunverträglichkeit können wir dazu zählen. Ja, wenn ich nach Krankenhaus gehen und eine Bronchopflaster auftragen Ja. und zu ein bisschen Rötung und Schwellung. Ja, mit Rötung und Schwellung. Ja. Okay. Darf ich fragen, ob Sie rauchen oder ob Sie früher geraucht haben, Frau Ich bin Würtwald? nur Nichtraucherin. Ja, sehr gut. Ich gratuliere Ihnen. Trinken Sie Alkohol? Gelegentlich am Wochenende 2 Gläser Wein, aber nicht immer. Interessant. Ja, okay. Also routinemäßig muss ich Sie fragen, ob Sie mit irgendwelchen Drogen Kontakt haben, Frau Ja, Würfeld. keinen Kontakt mit dem Keine. Dorgens. Das ist auch gut. Okay. Jetzt würde ich Ihnen gerne einige Fragen zu Ihren Familien stellen. Leben Ihre Eltern noch oder sind sie gesund? Mein Vater ist an Vergiftung gestorben und er litt an Gicht. Und meine Mutter lebt noch und sie hat einen Morbus Crohn, ja, chronische Darmentzündung, Herr Doktor. Okay, Morbus Crohn. Okay, haben Sie Geschwister? Ich habe keine Geschwister. Okay. Sind Sie verheiratet, Frau Würfeld? Ich bin nur ledig, und aber ich bin in einer homosexuellen Beziehung und lesbisch bin ich, ja. Okay. Was machen Sie beruflich? Ich bin Schuhverkäuferin seit 20 Okay. Jahren. Ich bin zufrieden mit meiner Arbeit. Okay. Haben Sie da Stress bei zu Hause auch oder bei der Arbeit? Haben Sie keinen Stress? Okay. Ich bin sehr zufrieden. Ja, sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause haben Sie keinen Stress. Das ist gut zu wissen. Okay. Ja. Frau Würtwald, ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und Ihre Geduld. Ich bin nun mit meinen Fragen fertig. Laut Ihrer Beschwerden habe ich den Verdacht auf Schilddrüsenüberfunktionen. Okay, aber das bleibt nur eine Vermutung. Deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Zunächst werde ich Sie körperlich untersuchen. Ihnen anschließend etwas Blut für das Labor abnehmen. Danach werde ich ein EKG schreiben, um mögliche Herzursachen auszuschließen. Und ich werde eine Halsultraschall durchführen. Okay, Danke. wissen Sie, was das ist? Ja, ich weiß. Dankeschön. Okay, sehr gut. Sobald Ihre Befunde vorliegen, bespreche ich alles mit meinem Oberarzt. Dann komme ich zu Ihnen zurück und erkläre Ihnen Schritt für Schritt, wie es weitergeht. Dankeschön, Herr Doktor. Okay, Sie können hier bleiben und auf mich warten. Ich Ja, komme danke. gleich. İpek abla, möchtest du einen Anruf machen? Ja, gerne. Kling Ja, bitte Herr Dogan, Dogan am Apparat, bitte schön. kling. Guten Tag, ich bin Frau Müller. Ich rufe aus dem Labor. Frau Riedel, Hämoglobinwerte 6,2 7 Gramm pro 6,27. Deziliter, 6,27 Könnten Sie, ja, bitteschön. mit Doppel D, Rivida, DD Doppel D, E wie Emil und L. Okay. Könnten Sie bitte diese Werte Ihre Oberärztin weiterleiten? Ja, natürlich, das ist ein Danke. wichtiger Wert und ich mache das Schönen gerne Tag. zügig. Ciao. Danke. Tschüss. Okay. Okay. Guten Tag, Guten Tag. Erdogan. Ja. Können Sie sich kurz vorstellen? Ja, ich bin Çetin Doğan. Ich komme aus der Türkei. Ich bin 41 Jahre alt und lebe seit etwas mehr als 2,5 Jahren in Deutschland. Ja, seitdem oder inzwischen Was habe haben ich. Sie bisher gemacht? Wie bitte? Was haben Sie in Deutschland bisher gemacht? Ja, inzwischen habe ich intensiv Deutsch gelernt. Außerdem, ja, außerdem habe ich versucht, in Deutschland besser zu integrieren mit meinem ganzen Familie. Eigentlich bin ich verheiratet und habe zwei Söhne. Ja. Ist Ihre Frau auch Ärztin? Ja, sie ist Zahnärztin. Okay. Ja, Ja, aber jetzt auch jetzt jetzt darf sie auch nicht arbeiten, obwohl sie die Fachsprachprüfung bestanden hat, darf sie nicht momentan arbeiten. Aber warum? sie sucht eine Stelle. Ja, die gleiche. Viele Arbeitgeber möchten nicht oder Praxisbesitzer möchten nicht ohne Arbeit Approbation einen Arzt oder einen Zahnarzt Arbeit einarbeiten. Deswegen ist es sehr schwer, eine Stelle zu finden. Aber wir versuchen, eine Stelle zu finden. Okay. Ja. Sie hat schon Berufserlaubnis, aber sie hat keine Ja. Approbation, deswegen hat sie Ja. Schwierigkeiten beim eine Stelle zu finden. Ja, bei Zahnärztin ist es ein bisschen schwerer als bei Ärzten. Ja, das Okay, ist vielen Dank ja. für die Ja. Information. Ich habe Ja. bisher nicht gewusst. Ja. Okay. Und ja, inzwischen, wie gesagt, oder neben dem Deutschlernen engagiere ich mich ehrenamtlich, zum Beispiel beim Verein Geno Eifel, was ich wirklich interessant finde. Ja, darf ich? Okay, Frage Schritt für Schritt besser vielleicht. Okay. Was haben Sie gemacht als Ehrenamtlich? Ehrenamtlich? Ja, Haben Geno Eifel ist Sie den eine. Menschen geholfen? Ja, tatsächlich ist es so. Geno Eifel ist eine generationübergreifende Genossenschaft in der Eifel, die Menschen gegenseitig im Alltag unterstützt und Zusammenhalt fördert. Ja, und vielleicht kann man unterstützen oder kann man anderen Menschen helfen durch unterhalten, zu hören oder lesen, begleiten beim Einkauf oder Krankenhäuser besuchen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, den Menschen zu helfen. Okay, ja, das ist sehr schön und das ist sehr hilfreich, in Deutschlands Alltag zu integrieren. Ja. Ja, wir versuchen immer, wie gesagt, in unser neues Land zu integrieren. Aber wie Sie vermuten, ist es nicht einfach, mit diesem Alter ein neues Leben, ein neues Land zu integrieren. Ja, Ja. ich kann verstehen. Ich kann Ja. verstehen. Was haben Sie heute für uns? Ja, ich habe eine Patientin aufgenommen heute. Aber bevor ich meine Patientin vorstelle, muss ich etwas Wichtiges mit Ihnen mitteilen. Ich habe einen Anruf aus dem Labor bekommen. Ich soll Ihnen sagen, Frau Riedel, einen Hämoglobinwert von 6,27 Gramm Deziliter hat. Das ist sehr stark erniedrigt, entspricht Anämie. Okay. Wissen Sie, welche Ursache gibt es für Anämie? Ja, allgemein weiß ich natürlich, aber für diese Patientin habe ich keine Ahnung, weil ich diese Patientin bis jetzt nicht untersucht habe oder auch gesehen habe. Aber allgemeine Ursachen kann ich gerne erklären. Ja, ich habe gefragt allgemein. Ja. Okay, Ja. ja. Die häufigste Ursache dafür ist Eisenmangel. Anemi oder die Verlust, wie kann Blutverluste, zum Beispiel gynäkologische Blutverluste oder Fehlernährung kann sein. Aber die häufigste ist Eisenmangelanämie. Je nach der Zellvolumen können wir drei Arten die Anämie einteilen: Normocytäre, Mikrocytäre und Makrocytäre-Anämie. Wie gesagt, häufigst ist Mikrocytäre-Anämie im Rahmen des Eisenmangels, kann man sagen, oder? Okay, welche Symptome erwarten Sie bei Anämie? Ja, allgemein erwarte ich Bläse, Müdigkeit, Leistungsunfähigkeit, Tachykardie, Schwindel, Dyspnoe, kann dazu gezählt werden. Kardial natürlich Belastung, Dyspnoe oder Angina pectoris kann sein. Auch bin zum Beispiel bei B12 Mangel kann man auch viele noch weitere neurologische Symptome wie Parästhesien, Gangstörungen oder ja, kognitive Störungen. Okay, vielen Dank. Es gibt noch eine Frage hier. Wie kann man unterscheiden zwischen akute und chronische Anämie? Ja, kann man durch die Retikulozyte anamnestisch. Durch anamnestisch und durch Untersuchung. Akut und chronisch Anamnestisch. Labor oder nur ja anamnestisch. Je nach der anamnestischen Angaben kann man untersuchen, aber vielleicht die Geschichte, Vorgeschichte des Patienten kann man. Auch zum Beispiel eine gynäkologische Anamnese, wenn die Patientin bei gynäkologischen Anamnesen eine übermäßige Monatsblutung oder direkt Menstruation berichtete, ist es ein Zeichen für chronische Prozess oder zum Beispiel eine jetzige oder ein Trauma oder eine Verletzung wie Epistaxis oder Blutung in einem Unfall bezeichnet man als akute Verlust. Ja, Sie haben sehr gut erklärt. Und was erwarten Sie bei körperlicher Untersuchung bei akuter Anämie? Ja, akute Anämie, natürlich die Symptome sind ausgeprägter als chronische Anämie. Der Körper können bei der chronischen Anämie an die Symptome gewöhnen. Deswegen erwarten wir die Symptome nicht so ausgeprägter als akute Anämie. Meinen Sie so oder? Ja. Ja, ich meine so. Ja. Und bei der körperlichen Untersuchung können wir Tachykardie warten. Ah ja, natürlich. Ja, natürlich. Okay. Okay, was haben Sie noch für uns? Ja, wie gesagt, ich habe eine neue Patientin in der Notaufnahme aufgenommen. Es geht um Frau Maya Würtwald. Sie ist 46 Jahre alt, geboren am 01.01.1970. Sie ist 1,67 Meter groß und wiegt 78 Kilo. Sie kam heute zu uns wegen seit 4 Wochen bestehender Wegen 4 Wochen bestehende Herzrasen, Nervosität und ja, Schwind und auch seit 2 Wochen bestehende Schwindel und Schwindelattacken und Synkopen. Ja, ich kann so sagen. Ein bisschen verwirrt bin ich, ein bisschen verwirrt wegen dieser komplizierter Angaben. Aber ich kann so zusammenfassen. Laut des Patienten sind die Schmerzen plötzlich wie sind die Beschwerden attackenartig aufgetreten. Nach Angaben der Patientin sind die Beschwerden oder dauert jede Attacke 15 Minuten. Außerdem berichtet sie, wie gesagt, insgesamt 2 Synkopen hatte. Die erste war vor 2 Wochen und die letzte war vor 10 Tagen. Während der Synkopen habe die Patientin eingenässt und sich auf die Zungengebissen nicht. Krämpfe oder Muskelzuckungen wurden verneint. Begleitend klagt sie über Globusgefühl, Wärme und Toleranz, Nervosität, Konzentrationsstörung, auch Tinnitus. Seit 4 Wochen leidet die sie an Tinnitus. Zittern oder Tremor an Händen. Eine Gewichtsabnahme von 4 Kilo innerhalb 4 Wochen, trotz Heißhunger und dünner Stuhl oder wässrige und weiche Stuhl. Vegetativ-anamnestisch ergab sich Insomnie oder Herz-Tachykardie-bedingte Insomnie. Der Patient leidet seit dem 18. Lebensjahr an Endometriose. Inzwischen die Mensperiode ist regelmäßig. Die letzte Periode war vor 14 Tagen. An Operationen ist eine Tonsillektomie, eine Appendektomie und sowie eine extrauterin Gravität bekannt. Sie nimmt Minolet regelmäßig und bei Bedarf Baldrian ein. Sie hat Allergie gegen braunes Pflaster, die sich durch Erythem und Ödeme äußert. Ja, Ödeme, das war Ödeme. Bei der Noxen-Anamnese berichtet die Patientin über einen Konsum von 2 Gläser Wein pro Woche. Nikotin- und Drogenkonsum wurden verneint. Die Familienanamnese ergab Sepsis und der lateinische Begriff, ja, ja, Arthritis Ürika, ja, Arthritis Ürika bei dem Vater und Morbus Crohn bei der Mutter. Sozialanamnestisch ist sie ledig, hat eine homosexuelle feste Beziehung und sie arbeitet als Schuhverkäuferin. Haben Sie Fragen bezüglich der anamnestischen Angaben? Das war. Momentan habe ich keine Fragen. Okay. Und was ist Ja. mit der Verdachtsdiagnose? Ja, nach anamnestischen Angaben habe ich den Verdacht auf eine Hypertyreose, ja, Entschuldigung, dafür sprechen Tachykardie, Angst vor Umkippen, aber ich habe ja Angst vor Umkippen, Nervosität, Konzentrationsstörung, Wärmeintoleranz, Gewichtsabnahme trotz Heizunga und Tremor der Hände, weicher Stuhl und auch Hyperhidrose. Differentialdiagnostisch kommen Herzrhythmusstörung, Störungen, Herzrhythmusstörungen. vielleicht paroxysmal, ja, Vorhofflimmern kann sein, aber auch die lateinische Begriff habe ich vergessen. Paroxysmal supraventrikuläre Tachykardie auch kann sein, auch weil der Patient jung ist, überwiegt, oder ich muss nicht so erklären, auch differenzialdiagnostisch kommen auch eine Panikattacke in Betracht, ich denke. Um meine Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich natürlich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen, Blut für das Labor abnehmen. Außerdem sollte ein EKG durchgeführt werden, um eine mögliche Herzrhythmusstörungen auszuschließen. Im Okay, Labor. worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Ja, es gibt viele Zeichen bezüglich Hyperthyreose. Vom Kopf zu Fuß muss ich ausführlich untersuchen. Vielleicht die Haut, zum Beispiel, ja. Neste oder Geneste, ich habe vergessen das Adjektiv, aber. Nass, genasste oder? Broken. Nass in der Haut. Ja, naja, nass in der, nass in der Haut. Vielleicht eine Feuchte. vorüber Feuchte. feuchte, ja, feuchte, Entschuldigung. Feuchte Haut, zum Beispiel im Rahmen des Morbus Basedow als eine Ursache für Hypertyreose bei den Patienten mit Morbus Basedow im Rahmen des Hypertyreose können wir Exophthalmie beobachten oder erwarten. Was ist Morbus Basedow? Ja. Das ist eine, ja, Erkältung. autoimmunische, ja, Erkältung. ja. Denken Sie immer einfacher. Einfache, Der ja. Prüfer oder die Prüferin möchten hören, Schilddrüsenpalpation. Oh, Palpation der Schilddrüse. okay. Ja, Ja, dann ich. sollen Sie Abtasten der Schilddrüse erklären. Ja, natürlich, ja. Ja, Okay. Sie haben richtig erklärt, ja, bis von Kopf bis Fuß, ja, Haarausfall, feuchte Haut oder Exophthalmos, Sie sind alle richtig, aber der Prüfer oder die Prüferin möchten hören nur Ja, Abtasten der Schilddrüse. okay. Ja, ich erwarte bei der körperlichen Untersuchung der Schilddrüse eine Vergrößerung der Schilddrüse, aber natürlich sollten wir die Schilddrüse untersuchen. Wie Bei, können Sie ja, die ja. Schilddrüse untersuchen? Ja, ich stehe hinter der Patientin und greife den Hals mit meinen Händen durch meinen Fingerinnenfläche kann ich oder muss soll ich palpieren und ob es eine Vergrößerung oder eine Knodel Knoten. Knoten gibt. Kann ich einfach so untersuchen und höchstwahrscheinlich oder wahrscheinlich kann das herausfinden, ob es eine Pathologie gibt. Okay. Ich habe gefragt, was ist Morbus Basedow? Können Sie Ja. erklären? Ja, Morbus Basedow ist eine autoimmunische Schilddrüsenkrankheit. Wie gesagt, der Krankbild überwiegt oder überwiegend mit nicht überwiegend durch die sich durch mit Hyperhidrose äußert. Oder die ja, eine autoimmunische Schilddrüsenkrankheit, die sich durch Hyperhidrose äußert. Kann man so sagen? Oder? Hidrose. Hyperthyreose. Hyperthyreose. Hyperthyreose. Ja, Hyperthyreose. Ja, Ja, kann man sagen. Hyperthyreose. Ja. Aber einfach, Einfach. es ist eine autoimmune Ja. Erkrankung. Das kann Hyperthyreose, Schilddrüsenüberfunktion verursachen. Und das ist Exophthalmus, auch andere große Vergrößerung der Hals. Es gibt ein Triad. Ja. Exophthalmos, Vergrößerung der Hals und Tachykardie. Antikor Tachykardie gekennzeichnet. Das ist. Ja, gekennzeichnet, ja. alle Sätze ist kurz, aber Ja. deutlich. Ja, das ist Wahnsinn. eine Autoimmunerkrankung, das kann Hypertrose verursachen und zu den Symptomen gehören Exophthalmos, Vergrößerung der Hals und Tachykardie. Ja, wenn man kurze Sätze benutzt, dann kann man fließige sprechen. Ja, Sie haben recht. Ja. Ja, sie haben sehr, sehr gute Kenntnisse und auch sie sprechen sehr, sehr gut. Aber wenn sie schöne Sätze bilden möchte, dann sprechen sie langsamer als. Ja, sehr langsamer. Ja, leider. Eigentlich langsamer ist nicht so wichtig, aber sie sehen ein bisschen verwirrt aus. Deswegen kurze Sätze, kurze Erklärung, aber viele Sätze. Ist besser. Meiner Meinung nach ist das Ja, besser. Sie haben ganz recht. Ja, völlig recht. Aber ja, ich versuche das zu schaffen, weil ich so daran gewöhnt habe, ist es für mich sehr schwer. Oder meine Gewohnheiten oder Sprachgewohnheiten, Sprachverhalten zu verändern. Aber ich versuche, ich muss versuchen, das zu machen. Ja, danke. Sie müssen nicht so machen. Vielleicht Ja. Ihre Sprachverhalten, wieso, kann schneller sein mit der Zeit. Ja, Ja, ich Sie hoffe. sehen. Ja, okay. Weiter. Welche weitere Diagnostikmethode möchten Sie durchführen? Ja, wie gesagt, ja, ich muss Blut. Im Labor würde ich natürlich ein Blutbild, Entzündungsparameter, Leber- und Nierenwerte, Elektrolyte, auch Schilddrüsenparameter, TSH, T3, frei T4 oder die Antikoren wie TRAC oder Anti-TPO und ja, kontrollieren lassen. Darüber hinaus werde ich ein Schilddrüsensonographie durchführen und auch ein langseitige EKG. Ich habe am Anfang bei der körperlichen Untersuchung zuerst werde ich eine Ruhe-EKG durchführen, aber gegebenenfalls Langzeit-EKG sollten oder sollte durchgeführt werden. Okay. Sie haben Auch. Panikattack als Differentialdiagnose Ja. genannt. Hat die Patienten Stress bei der Arbeit oder im Privatleben? Ja, obwohl die Patientin entweder bei der Arbeit oder weder bei der Arbeit noch zu Hause Stress hat, denke ich, differenzialdiagnostisch Panikattacke vielleicht oder weil sie die somatische Zeichnen für somatische Zeichnen kann man somatische Symptome oder Symptomen der Panikattacken hat oder nicht. Ich habe nicht gut ausgeführt. Ja, nein, ich habe verstanden. Ja. Die Symptome oder die Beschwerden passen Ja. zu einer Panikattacke. Ja, ich meine ohne Stress vielleicht. Ja, aber normalerweise erwarten wir keine Senkung bei Panikattacke. Ah. Umkippen ist das möglich, aber Senkung erwarten wir nicht. Aber das ist nicht notwendig oder das ist nicht wichtig. Hauptsache ist, dass Sie etwas gegen meine Frage sagen oder meine Frage antworten. Okay. Okay, aber ich würde gerne wissen, die über oder mehr, um mehr zu erfahren über Panikattack, weil sie Psychiatrist wie kann man ist sind. Ich möchte in meiner in Prüfung die Panikattacke als eine Differentialdiagnose nennen. Deswegen würde ich gerne wissen, vielleicht ausführlich über Panikattacke. Könnten Sie mir ja dabei helfen, vielleicht oder euch helfen, wenn man Panikattacke als Differentialdiagnose schreibe oder schreibt, worauf soll man achten? Mögliche Fragen meine ich. Ja, wenn Sie Panikattack als Differentialdiagnose Ja. nennen möchten, Ja. können, ich glaube, meiner Meinung nach sollten Sie bei der Anamnesegespräch ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, haben Sie Stress bei der Arbeit oder im Privatleben? Gibt es einen Auslöser für diese Beschwerden? Was haben Sie gemacht, bevor Ihre Beschwerden aufgetreten sind? Zum Beispiel, ja, am Anfang erwarten wir meistens einen Auslöser, eine stressige Situation, bevor die Panikattacke aufgetreten ist. Aber später ohne Auslöser können die Beschwerden oder kann Panikattacke auftreten. Aber bei der Panikattacke erwarten wir sehr, sehr große Angst. Große Sehr Angst. große Angst. Aber große Angst vor Sterben, vor Herzstillstand oder Herzinfarkt oder vor Schlaganfall oder vor ohne Luft zu bekommen, aber oder vor verrückt zu sein. Oh. Aber Yeah. keine Angst vor Umkippen. Okay. Aber diese Beschwerden passen so Panikattacke, weil Panikattacke verursacht symptomatische Hyperaktivierung wie Hypertrose. Deswegen können Sie als Panikattack-Differentialdiagnose äußern. Okay, das war sehr hilfreich für mich. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Okay, wie können Ja. Sie behandeln die Patienten? Ja, sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, würde ich die Patientin stationär aufnehmen, je nach die ja, stationär aufnehmen. Es gibt ein Warum einen hat Konflikt, stationär oder ambulant Therapie. Ich bevorzuge stationär aufzunehmen, diese Patientin. Ja, ich frage sogar auch. Ja. Warum möchten Sie die Patienten stationär aufnehmen? Ja, die Symptome sind ausgeprägter und vielleicht mögliche Synkopen kann der Patient beschädigt werden. Und in der Vorgeschichte gab es Synkopen. Das ist sehr entscheidend für mich, diese Patienten stationär aufzunehmen. Und auch ja, je nach der Ergebnisse, ja, ist das ausreichend für Das ist mich allgemein? ausreichend. Das ist ausreichend. Sie Okay. können ein paar Sätze und fertig. Okay. Sie müssen nicht viele, viele Erklärungen machen. Ja, der Patient, in der Vorgeschichte gibt es zweimal Synkope und deswegen möchte ich auf jeden Fall die Patienten stationär aufnehmen. Okay. Synkope kann gefährlich sein. Bitte, bu kadar. Daha bir sürü Tamam, okay. şey bulmak zorunda değilsin. Senkop yeterli zaten. İki kere Okay. gitmiş adam araba sürerken, kadın araba sürerken senkop geçirse bitti hayatı. Yani Ya, doğal olarak okay. hızlıca anlaşılması lazım. Yani Okay. bence. Ben o yüzden Çok güzel. stasyoner diyordum. Ya, als Therapie würde ich natürlich ein Tyrostatikum, vielleicht Carbimazepol oder Propiltiouresil, sowie ein Beta-Blocker, zum Beispiel Propranolol, verordnen. Warum geben Sie Propranolol, Metabolik? Ja, Dagegen geben Sie. die Okay. hemen, ja, für die symptomatische, übermäßige Symptomatik zu reduzieren, kann man sagen, einfach, ja. Einfach sagen. Ja, Ja, und okay, einfach sagen. Und natürlich die Tyrostatikum gebe ich, um die aktive Form, um die Herstellung der aktive Schilddrüsenhormone zu reduzieren, gebe ich Tyrostatikum. okay, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, Sie haben sehr gut gemacht. Danke für alle Rückmeldungen. Ja, ich werde darauf achten, inşallah. Ja. Çetin abi, bence gayet güzel konuşuyorsunuz. Yani cümleleriniz gayet güzel, gramatik hatalar falan filan yok yani. Hani bana nazaran, yani benim keşfedebileceğim gramatik hatalar yok. Oldukça iyi. Özellikle anamnez kısmında hani çok daha yetkin ve çok daha hızlı oluyor. Kent lisenizin olduğu zaten belli oluyor hani sorulara yanıt verirken. Sadece dediğim gibi daha kısa cümleler kurmak tile 3 kısmında da daha hızlı konuşmanızı sağlayabilir. Burada anamnez kısmında hani sistematik bir şekilde anamnezi yapmak biraz zor oluyor. İşte çok alışık olmadığımız semptomlar gündeme geldiği için orada size de birazcık kafanız karışıyor oldu. İşte her ağzına girdi, nervous state de girdi. Belki her ağzına ilgili neler sorabileceğinize dair Evet. böyle bir şey oldu. Öyle olunca da sunum kısmında da başlangıçta nasıl sunacağınıza dair bir hani tereddüt hasıl oluyor oldu. Şimdi Herzrasen var diyor, nervous state var diyor. İkisini aynı anda sorgulamak zorunda değilsiniz. Çok güzel yaptınız. Özetleyip geri verdiniz. Sonra Herzrasen'ı ele alın. Seit wann haben Sie Herzrasen? Ist das Herzrasen dauerhaft oder kommt es in Attacken? Wie viel Attacke haben Sie? Wie lange dauert eine Attacke? Bak Herzrasen'la ilgili 9 soru sordunuz. Bitti. Nervous state ile ilgili soracağınız şey de şu olabilir. Seit wann haben Sie nervous state? Bu aslında Angst vor Umkippen değil. Yani bu sonradan söyleyeceğin nervous state'i başlangıçta söyledi. Normalde bu aslında hiç onu başta söylemiyor. Benim bildiğim erfahrunklardan. Seit wann fühlen Sie sich nervous state? Gibt es eine bestimmte Auslöse? Mesela burada Auslöse soruyorsunuz ya. Panik atak düşünecekseniz sonrasında bir ortaya çıkabilir. Diyebilir ki ya işte ben komşumdan kavga etmişim. Bu hiçbir şey söylemiyor. Ya gibt es keine Auslöse diyor. O zaman hiçbir Auslöse yokmuş nervous state için gibi olabilir. Nervous state için de bunu sorabilirsiniz. Yani seit wann fühlen Sie sich nervous state und gibt es eine bestimmte Auslöser für die nervous state diye hani sorabilirsiniz. Ondan sonra aslında bu Schwindel'dan son zamanlarda hiç bahsetmiyormuş. Hep Angst vor Umkippen'den bahsediyormuş. Ama olur da Schwindel söylerse bence çok üzerinde durmaya gerek yok. Sadece Tamam. şunu sorabilirsiniz. İşte seit wann haben Sie Schwindel und ist der Schwindel dauerhafter oder kommt es in Attacken? Wie lange dauert ein Attack? Yani her seferinde sorduğunuz o birkaç soruyu sorabilirsiniz. Ondan sonra gibt es noch andere Beschwerden, die gleichzeitig auftreten deyip işte Umkippen kısmını hani sorabilir. Ama normalde bu hastanın geliş şekli Herzrasen ve Angst vor Umkippen'la geliyor. O başlangıçta Herzrasen ve Angst vor Umkippen'ı hani sorguluyorsunuz. O yani hani bunu sistematik bir şekilde sorabildiğinizde yani sistematikliğe siz dönüştürüyorsunuz aslında. Hasta bir sürü şey bir anda söylüyor. Siz ondan aldıklarınızı geri veriyorsunuz. Sonra sırayla soruyorsunuz. Sırayla soruyorsunuz. Yoksa hastaya şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Önce şunu söyleyin, bunu söylemeyin. Şu an şunu soracaktım size. Öyle değil. Onu söylediklerini geri veriyorum. İşte sırayla kendi kafama göre her sırasını soruyorum. Umkipan'ı soruyorum. İşte başka bir şey söylediyse onu soruyorum. Sonra siz yani hipertiroze ile alakalı tüm eşlik edebilecek semptomları sordunuz. Her birini sormanıza gerek yok. Hani vakit açısından da. Mesela bunları onun söylediklerini sorguladınız. Ondan sonra gibt es noch andere Beschwerden, die gleichzeitig auftreten? Zum Beispiel, vielleicht haben Sie sich Vergrößerung der Hals oder eine Globusgefühl gibi bir şey sordunuz. Oradan zaten o devamında işte bu da var, bu da var, bu da var kendisi söylüyor. Bir sürü şey işte ekstradan hani tek tek hani sormanıza hepsini sormanıza gerek yok. Birkaç tane böyle sordunuz yeterli yani süreyi kullanabilmek adına. Vegetatif anamnez kısmında zaten atıyorum haben Sie Fieber, Stuhlfroh, Ya, Nachschlag güzel. başlıyorsunuz. Schweiß'ını söylüyor işte çok terlediğini. Sonra diyor ki işte ich habe kein Fieber, aber ich fühle mich immer warm und ich muss immer das Fenster işte aufmachen gibi. Hani bunları orada söylüyor. Orada gelebilir yani. Gelmezse de ciddi sorun değil. İşte kilosu ile ilgili, Heißhungers, bunları zaten vegetatif anamnezi alıyorsunuz. Hani bu yani hipertirozenin çok çok çok fazla sorusu var. İnsan bunların hepsini sormaya kalktığında süreyi yetiştiremiyor ve strese giriyor. Ve Erfa Arunklar'dan öğrendiğim kadarıyla da bu kadın stresli bir kadın oynarken o yüzden bir sürü şey de bir anda söylüyor. Siz bu hastayı çok güzel yönettiniz. Yani onun stresini sakinleştirmek, ona yardımcı olacağınızı söylemek, sebebi bulacağınızı söylemek gibi. Öyle bence gayet iyiydi. Sadece soruları kafanıza böyle sistematize edebilirsiniz. O yardımcı olabilir size diye düşündüm. Çok çok sağ olun hocam. Teşekkürler. Rica İnşallah dikkat ediyorum. edelim. Sümeyne hocam şu soruyu bir tekrar etsene sana zahmet ya. Haben Sie noch andere Beschwerden? Gleichzeit Herzrasen mı? Yok. Gibt es noch andere Beschwerden, die gleichzeitig auftreten? Zum Beispiel haben Sie eine Vergrößerung der Hals bemerkt oder haben Sie Globusgefühl gibi. Yani siz oraya kendiniz istediğinizi koyabilirsiniz. Hani hipertirozeye uyacak birkaç semptomu koymak yani. Hani devam et diğer semptomlarını da bana söyle der gibi oluyorsunuz. Danke. Ama ben ana hastanın söylediği semptomları sorguladıktan sonra o bana bir şeyler verdi. Onları ayrıntılandırdım. Sonra direkt bir soruyu spesifik sormaktansa gibt es noch andere Beschwerden, die gleichzeitig auftreten diye soruyorum. Zum Beispiel örneklendiriyorum hani gitmesini istediğim yönde. Ondan sonra o kendisi söylesin diye. Hem zamanı yönetmek açısından hem de direkt hani böyle hepten istiyor direkt sorgulamanın çok iyi olmadığını söylediği için öyle çeviriyordum yani olayı. Öyle. Herhangi bir sorusu olan, katkısı olan. Bir soru sorabilir miyim Sümer Hocam? Hocam buyurun. Burada hasta Herzrasen ve Angst vor Umkippen'e geliyor dediniz. Angst vor Umkippen'i senkop olarak alacağız değil mi? Dolayısıyla Ya, burada nein. Umkippen nicht senkop. Ya yani Umkippen senkop demek değil. Umkippen kollaps da olabilir, senkop da olabilir. Aslında İbrahim Hocam çok güzel soru olarak onu oraya yazmış. Umkippen ikisini de kapsıyor. Ama kollapsta Bewusstsein verloren olmuyor. Sadece orada hani muskul tonus kaybı var. Ama senkopta Bewusstsein verloren da oluyor. Muskul tonus kaybı ve Bewusstsein Verloren oluyor. Angst von Umkippen diyor ya, biz de ona diyor ki "Aa, sind Sie schon umgekippt?" Hani düştünüz mü? O da diyor ki ben iki kere düştüm. "Aa, haben Sie schon Bewusstsein verloren?" Yani o zaman Bewusstsein verloren oldu mu? Evet dediği zaman biz bunu senkop diye tanımlıyoruz. Anladım. Teşekkür Umkippen ederim. genel Peki bir bu kavram, kollapsı ve senkopu kapsıyor. Kollaps dediğinde Bewusstsein verloren yok, muskul tonus kaybı var. Senkop'ta Bewusstsein verloren ve muskul tonus kaybı var. ama sonuç itibariyle aslında umkipin dediği için biz bunun senkop ve kollapsını ayrı irdeleyemeyeceğiz herhalde, değil mi? Yani diyeceğimiz nedir? İrdeliyoruz. İrdeliyorum. İrdeliyoruz. Nasıl irdeliyoruz? Bewusstsein verloren'ı varsa zaten senkop Okey. diyoruz. O zaman hastaya ne Okey. sorduk? Haben Sie schon Bewusstsein verloren dedik. Yok derse o zaman bunu biz kollaps olarak düşüneceğiz. Evet, o zaman Bewusstsein verloren yok derse kolapsıyor. Ama bu hasta Bewusstsein verloren yok demiyor. Hiç öyle oynamamış. Yok şunu da okey. Şunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi benim burada sorum şu. Zaten Habenz dize beşi veren Habenz de Beusan Ferlorun. O da Habenz'i işte Angenes, o da Habenz'i dabei auf der Junge, gebesin diyorum. Konu burada kapatıyorum bununla ilgili. Dolayısıyla hastanın bana vereceği cevap başka bir şey eksi yok herhalde, değil mi yani? Var mı? Yok, evet, burada bunları soruyorsunuz. Ben şunu da soruyordum. Hani bu arada angenas protokollerde var ama angenasın olması bence çok saçma. O zaman sizin angenası varsa bunda epileptişe, anafileyi düşünmeniz lazım ama hiçbirimiz bunu burada söylemiyoruz. O yüzden angenas öyküsü de yok bence bu hastanın. Sadece o protokollerde karışmış. Ben şöyle soruyordum. Sind Sie schon umgekippt? Und wie oft? O da ya evet diyor. O zaman şunu diyordum. Sind Sie umgekippt? İşte açıklaması için sonra haben Sie schon Bewusstsein verloren und während des Umkippens haben Sie schon Bewusstsein verloren oder ist Ihnen aufgefallen, dass Sie die Zunge gebissen oder angenast haben Okay. İşte Muskelzuckungen und Muskelkrampfe'yi de hani ben sorguluyordum. Epileptişi anfaleden ayırt edebilmek için olur da tail 3 kısmında niye epileptişi anfale düşünmedin derlerse ya buna yönelik şu şu soruları sordum ama bunlar olmadığını söyledi o yüzden epileptişi anfale düşünmedim gibi demek için. Tamam, teşekkür ederim. Evet. Sümeyra hocam, konu dışı ama hani panik atağı açıkladınız ya. Ölüm, nefes alamama, delirme korkusu ya da kalp infarkt, bunları kendi adına mı taşıyor? Hani ben ölürüm, ben deliririm, yoksa atıyorum. Ölüyorum diye geliyor, delireceğim diye geliyor. Ben inme geçireceğim, yatalak kalacağım, nefes alamıyorum. Tamamen bu korkuları kendi adına yaşıyorum. Ve Ya da çok yoğun bir angst oluyor. bir telefon çalıyor, hani kötü haber duyacağım şeyi oluyor mu bu panik atakta, ya da oğlum ölecek ya da bilmem ne gibi tarzında? Hayır. O O değil. anksiyete, o anksiyete O atağı. anksiyete. Tamam hocam. Ama diğer anksiyet ataklarında da panik atak olabilir. Panik bozuklukla panik atak hani farklı şeyler. Panik bozukluk panik ataklarından oluşur ama arada sürekli panik atak geçirme korkusu yaşar panik bozuklukta. Ama panik atak her türlü rahatsızlıkta olabilir. Hiçbir rahatsızlık olmadan da insanlar panik atak geçirebilirler. Hani panik atağın anlamı tek başına anlamı çok yoğun bir sempatik aktivasyon yaşıyor olması. Yoğun bir kalp çarpıntısı, terlemeler, işte yüz kızarması, çok yoğun bir angst yani vücutta olabilecek tüm sempatik aktivasyon oluyor. Teşekkürler. Rica ederim. O zaman kaydı durduruyorum.